Der Innovationspodcast der IHK. Innovation trifft Nachhaltigkeit. Till Isensee von Tilisco Verpackungsmanagement zu Gast im Innovationspodcast der IHK. Herzlich willkommen und moin zum Innovationspodcast der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer. Wir sind das Innovationsteam für Innovationsförderung und Wissenstransfer. Ich bin Monika Kretschmer und mein Kollege Jörg Wilke ist auch wieder dabei. Hallo Jörg. Hallo Monika. In diesem Podcast stellen wir Ihnen innovative Firmen, Erfinder und Erfinderinnen, Start-up-Unternehmen mit innovativen Ideen und spannenden Innovationsthemen aus dem Nordwesten vor und gehen der Frage nach, wie kommt das Neue eigentlich auf die Welt? In unserem heutigen Podcast trifft Innovation auf Nachhaltigkeit und zwar auf nachhaltige Verpackungen. Unser heutiger Gast ist Till Isensee, Geschäftsführer von der Firma Tilisco Verpackungsmanagement in Wildeshausen, einer technischen Unternehmensberatung für ganzheitliches Verpackungsmanagement und Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, Herr Isensee. Schön, dass Sie da sind. Moin, moin. Herr Isensee, dies ist ja ein Innovationspodcast und Sie beraten im Bereich Verpackungsmanagement. Und eine Verpackung kommt ja im Grunde um das innovative Produkt herum. Also die Verpackung hat ja immer schon mehrere Funktionen inne gehabt, zum Beispiel Schutz und Information, Aufmerksamkeit, Werbung, Branding, Wiedererkennung und all das, was wir so kennen. Im Rahmen des Klimawandels ist die Verpackung aber in den Vordergrund getreten und es gibt ja jetzt auch häufig diesen Verzicht auf Verpackungen in den sogenannten Unverpacktläden. Das wird ja auch immer populärer. Und Sie haben sich jetzt der nachhaltigen Verpackung verschrieben und führen Beratung, Entwicklung, Studien, Seminare, Begutachtung rund um das Thema Verpackungen durch. Beschreiben Sie doch mal, Herr Isensee, was so Ihr Unternehmen alles leistet und für welche Herausforderungen Sie Lösungen anbieten. Ja, also wir sind die Tilisco GmbH. Ich habe die Firma vor 14 Jahren tatsächlich gegründet. Der Hauptansatz war, dass wir eine neutrale Unternehmensberatung sein wollen, die vor allen Dingen mittelständische Unternehmen dahin unterstützt, mit Fachwissen aus dem Verpackungssektor. Und da ist es eben so, der Verpackungsingenieur, das ist meine Ausbildung, das kann man tatsächlich studieren, ist eine Seltenheit und meistens eigentlich bei den Großkonzernen zu finden. Nur die Aufgabenstellung, die Sie gerade beschrieben haben, die eine Verpackung leisten muss, sind hochtechnische Fragen, die sich eigentlich jedes Unternehmen stellen muss, was in irgendeiner Form irgendetwas verpackt. Und um das zu unterstützen, habe ich gesagt, naja, wir brauchen Fachkräfte, die eben temporär für einzelne Fragen zuständig sind und verfügbar sind. Und dementsprechend habe ich die Firma gegründet und stehe eigentlich mit Fachwissen dem Mittelstand zum Thema Verpackung und in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr weitreichend zum Thema Nachhaltigkeit zur Verfügung. Das ist eigentlich so das Grundprinzip. Auch wenn es jetzt einfach klingt, ist es sehr komplex und sehr technisch. Okay. Um uns so ein bisschen so ein Bild zu machen, was daran so komplex und umfangreich ist, was sind denn das so die für Fragen? Sie haben gesagt, das sind so die speziellen Fragen, die Sie da beantworten. Was wären denn da im Moment die größten Fragen, mit denen Unternehmen dann auf Sie zukommen? Naja, der Verbraucher fordert Nachhaltigkeit. Wir sehen das in den Supermärkten jeden Tag, dass sich die Verpackungen verändern und dass die Forderungen seitens der Verbraucher hinsichtlich Nachhaltigkeit, und das können verschiedene Themen sein, das kann weniger Kunststoff sein, das kann ein weniger niedriger CO2-Fußabdruck sein, das kann aber auch sein, dass die Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden und eben nicht mehr aus Erdöl. Da sind verschiedene Forderungen, die vom Verbraucher kommen. Und letztendlich entscheidet der Verbraucher am Point of Sale, also im Supermarkt, was er kauft und was er nicht kauft. Und in den letzten Jahren ist dazu gekommen, dass eben der Verbraucher verstärkt nach nachhaltigen Verpackungen sucht, wie auch immer er das definiert. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir ein verändertes Verkäuferverhalten sehen. Und das wiederum sorgt dafür, dass das Marketing sofort darauf anspringt, weil wir messbare Werte feststellen, also unterschiedliches Käuferverhalten. Dementsprechend ist es sofort in dem Fokus der sogenannten Product Manager, also der jeweiligen Verantwortlichen für dieses eine Produkt oder die eine Marke, über die wir reden, die sich dann sofort Gedanken machen, naja, wie können wir denn diesen Trend nachhaltig einzukaufen, denn unterstützen. Und dann stellen sich viele Fragen, weil in dem Augenblick, wo ich anfange, eine Verpackung zu ändern, ändere ich eine bestehende Supply Chain, also eine Lieferkette. Mhm. Und da geht es dann los. Jede Veränderung sorgt für Gegenreaktionen, also es ist nicht immer einfach. Und wir dürfen nicht vergessen, die Verpackung an sich ist ein hochtechnisches Produkt. Sie haben es erwähnt, Produktschutz ist die Hauptaufgabe einer Verpackung, vor allem wenn wir um Lebensmittelverpackung reden. Aber es muss ja auch industriell verpackt werden. Und wir haben keine Handverpackungen mehr, sondern wir haben Anlagen, Hochgeschwindigkeitsanlagen, teilweise 20, 30 Stück nebeneinander stehen, die ein Produkt in Massenfertigung herstellen. Und wenn ich da etwas ändern will, in welche Richtung auch immer, sind viele, viele Dinge zu berücksichtigen. So, und da kommen wir dann ins Spiel und decken diese auf und zeigen im Vorfeld eben die Möglichkeiten auf, was man in welche Richtung eigentlich entwickeln kann. Weil Nachhaltigkeit ist nicht 100% klar definiert. Das muss sich die Firma jeweils für sich selbst entscheiden. Bevor wir zu diesem Thema Lieferkettenänderung und Supply Chain Management kommen, was da alles so dranhängt, wenn man eine Verpackung ändert, würde ich gerne nochmal zurückkommen auf dieses Thema, der Konsument entscheidet, was nachhaltig ist. Das liegt jetzt natürlich in der Hand der Konsumenten, was die als nachhaltig betrachten. Und für den einen ist es weniger Plastik, für den anderen ist es weniger CO2-Reduktion oder der andere sagt, okay, ich kaufe nur regionale Produkte, dann darf das auch in einer Plastikverpackung sein. Hauptsache, es kommt aus dem Dorf um die Ecke. Für ein Unternehmen, also das sind natürlich immer so kleine, begrenzte Informationswelten, die so ein Konsument hat, es sei denn, er kommt vom Fach. Jetzt kann die Industrie oder dann auch speziell das Verpackungsmanagement dann natürlich auch einiges einsteuern, was wirklich, wirklich nachhaltig ist. Also wenn ein Unternehmen sich jetzt auf diesen Weg macht, nachhaltig zu werden und auch eine nachhaltige Verpackung auf den Weg zu bringen, welche Schritte müsste das Unternehmen denn jetzt eigentlich aus Ihrer Sicht gehen? Naja, es sind zwei oder mehrere Dinge, die für Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen. Das eine, was Sie erwähnt haben, ist das veränderte Verbraucherverhalten im Kaufen. Das andere ist eben die gesetzlichen Vorgaben, die sich ändern, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. So, und da ist es eben so, dass etliche Gesetzgebungen bereits auf den Weg gebracht worden sind. Das Verpackungsgesetz in 2019 zum Beispiel, was einfach vorschreibt, dass Verpackungen so entwickelt werden sollen, dass sie eben recyclingfähig, wiederbenutzbar oder aus nachwachsenden Rohstoffen geschaffen sein müssen. Das klingt jetzt einfach, ist aber eine Spezifikationsvorgabe aus technischer Sicht und bedeutet Veränderung. So, und aus Firmensicht muss ich sowohl den Verbraucher berücksichtigen, als natürlich auch die Gesetzgebung, die gerade gilt und auch die Gesetzgebung, die erst kommt. Und das macht es super schwierig, weil eben die Dinge, also die Grundlagen für Ingenieure, für Techniker, wir machen ja immer eine Vorher-Nachher-Betrachtung, dass die sich ständig ändern. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Und das ist letztendlich ein Dschungel, in dem man sich bewegt, wo es durchaus doch hilfreich sein kann, eben mal externe, neutrale Sachverständige zu haben, die das mal beschreiben. Was hängt eigentlich mit wem zusammen und wie gehe ich am besten vor? Ja, über die Trends und Entwicklungen, also Nachhaltigkeit in aller Munde, haben wir schon gesprochen. Und das haben Sie auch eben ausgeführt. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen haben Sie auch genannt, die sich ständig ändern und angepasst werden. Haben Sie Daten oder Schätzungen, wie groß der Anteil des Ressourcenverbrauchs bei der Verpackung eigentlich ist? Messen Sie das auch? Naja, jetzt kommt so die typische Ingenieursantwort, nämlich es kommt drauf an. Also wir müssen uns natürlich immer den genauen Case angucken. Das heißt, über welche Verpackung, über welches Produkt, in welchem Markt hergestellt, wo reden wir eigentlich. Das Ganze kann man zusammenfassen unter dem sogenannten Ökobilanz, die man erstellen kann. Da gibt es seit Jahren eigentlich sehr gute Systeme, wie man das erfasst. Und da stellt man sich natürlich immer erstmal die Frage, wie sieht diese Ökobilanz, und die wird meistens in einem CO2-Footprint ausgewiesen, auch wenn es noch viele, viele andere Parameter gibt, die man daraus lesen kann. Und da gucke ich mir natürlich erstmal an, über welches Produkt reden wir. Also wenn wir über Fleisch oder Milch reden, dann ist ja bekannt, dass das Produkt selber einen sehr hohen CO2-Fußabdruck hat. Wenn wir uns dann die klassische Verpackung rumherum angucken, also von mir aus von dem eingepackten Steak oder von der Salami oder bei den Molkereiprodukten die Käsescheiben, dann ist die Verpackung zwischen 1-3% am CO2-Footprint. Das klingt jetzt recht wenig. in der Geschichte. Es gibt aber natürlich auch andere Kombinationen. Ne? Also bei veganen Produkten, wo der CO2-Footprint grundsätzlich deutlich niedriger ist als bei den vorher genannten, da kann auch der Verpackungsanteil durchaus mal 10, 11, 12, 15% sein. Also das variiert stark. Trotzdem, das ist das, was wir unseren Kunden immer sagen, klar, ich muss, wenn ich über CO2 rede, über Nachhaltigkeit, dann gilt das für die gesamte Firma. Das fängt bei dem Produkt an, bei der Herstellung, Energieverbrauch, habe ich Ökostrom, ja, nein und. Da sind ganz viele Parameter. Und auch wenn der Anteil der Verpackung recht klein erscheint, jeder CEO, jeder Geschäftsführer wird letztendlich die Prioritäten runtergehen und wird irgendwann bei der Verpackung landen und sagen, liebe Verpackungsentwicklungsabteilung, leistet euren Beitrag. Das heißt, egal wie euer Anteil ist, wir schauen uns jetzt die absolute Zahl an und die ist erschreckend groß und das möchten wir um die Hälfte senken. Auf geht's. Und schon haben wir eine Zieldefinition im Bereich Nachhaltigkeit mit dem Ziel CO2-Footprint senken für die jeweilige Verpackung und das jeweilige Produkt. Wow, da hängt ja ziemlich viel dran und auch diese ganzen Berechnungen. Jetzt ist das natürlich für so ein Unternehmen nicht leicht, so eine Verpackung zu ändern. Sie haben das ja auch gerade schon angedeutet, dass es so eine ganze Reihe an Konsequenzen, die dann da nach sich kommen. Man hat die Lieferanten, man hat die verschiedenen Verpackungsgrößen, man hat seine Marke, die darüber definiert wird, wie etwas aussehen soll, Wiedererkennungswert, wahrscheinlich auch eine Haptik. Das hat ja auch wahrscheinlich irgendwie einen Grund. Jetzt sind ja auch so Lieferverträge wahrscheinlich langfristig geschlossen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel Engpässe haben. Und die Maschinen sind auf bestimmte Verpackungsformate ausgerichtet. Das lässt sich ja nicht einfach so schnell verändern. Und wenn jetzt der Markt fordert, oh, wir wollen nicht mehr so viel Plastik, wir möchten das nicht mehr, das hat ja eine grundsätzliche Entscheidung für so ein Unternehmen. Und können Sie da nachvollziehen, dass Unternehmen dann erstmal davon Abstand nehmen, dass sie dann vielleicht irgendwelche Kompensationsprojekte machen und lieber Apfelbäume oder irgendwas den Regenwald anpflanzen, als die Verpackung zu ändern? Können Sie da das nachvollziehen grundsätzlich? Eigentlich nicht. Ne? Und die Antwort ist ganz einfach. Jeder Geschäftsführer, ob beim kleinen, mittel- oder Großbetrieb, stellt sich ja sowieso die Frage, was kostet es mich, wenn ich nichts mache und was kostet es mich, wenn ich etwas mache. So funktioniert das. Ich habe da nur einen Haken und das ist die Gesetzgebung. Also ich kann nicht entscheiden, entspreche ich jetzt Gesetzen oder nicht, sondern ich muss sie eigentlich erfüllen. Auch wenn die Penalties, also die Bestrafung, noch human ist in, sagen wir mal, dem einen oder anderen Fall, so wird deutlich, dass von der EU-Kommission, angefangen von der Frau von der Leyen, von der EU-Kommission ganz eindeutig die Kreislaufwirtschaft propagiert wird und das in aller Konsequenz. Und wir sehen in bestimmten Bereichen, ich mache jetzt mal ein Beispiel, die uns allen bekannten PET-Flaschen, die wir hier in Deutschland ja im Pfandsystem haben, was nicht in allen europäischen Ländern tatsächlich der Fall ist. Da gibt es eine Vorschrift von der sogenannten EU-Plastik-Direktive, wo drin gesagt wird, dass 25% Rezyklat eingesetzt werden müssen ab 2025, wenn ich solche Flaschen, also Getränkeflaschen, in den Markt bringen will. Und zwar für alle Flaschen in ganz Europa. Und Sie können sich vorstellen, dass eben die großen Getränkehersteller jetzt schon, wir sind im Jahr 2022, auf der Suche nach Rezyklaten sind. Mhm. Und das ist genau dieser Pull-Effekt, von dem die EU immer redet, dass sie sagt, naja, wir schaffen hier einen Markt, weil anscheinend freiwillig es nicht funktioniert. Mhm. Ne? Und ich kann das auch erklären, warum das freiwillig nicht funktioniert, weil es ist genau das, was Sie gerade sagten. Umstellungen brauchen richtig Zeit. Also wir reden da von 2 bis 4 Jahren, die ich brauche, um so eine Verpackung durchzuqualifizieren, wenn wir über Konzerne reden. Ich komme später nochmal drauf zurück, wenn wir über Mittelstand reden, weil da ist eine riesen Chance für den Mittelstand etwas zu tun. So, und das letztendlich sorgt also die Gesetzgebung dafür, dass sich am Markt etwas bewegt. Mhm. So, und da würde ich sagen, jeder, der sich nicht mit beschäftigt, der macht einen strategischen Fehler. Deswegen kann ich eigentlich nur jeder Firma raten, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen und zu prüfen, was bedeutet es genau für mich. Und da helfen wir natürlich gerne. Ich war schon sozusagen weitergedacht, mitgedacht, zugehört. Ich habe eigentlich herausgehört, dass Sie neben der Klimabilanz und neben den positiven Marketing-Effekten ja auch ökonomische durchaus Effekte darstellen können. Also dass sich das auch betriebswirtschaftlich für Unternehmen lohnt. Absolut. Also die Kosten steigen, wenn man das mal unterm Strich so sagen darf. Es gibt die sogenannte Plastic Tax, die auch von der EU-Kommission schon definiert worden ist, wo wir in Deutschland als Deutschland schon Gelder zahlen. Das ist noch nicht umgelegt worden auf die jeweiligen Betriebe. In England zum Beispiel, in Spanien und in Italien ist das bereits der Fall. In England kostet die Plastic Tax 200 Pfund pro Tonne, was einen erheblichen Impact auf die Verpackungskosten hat. Wir in Deutschland haben bereits abgeleitet vom Verpackungsgesetz. Daraus resultieren die Definition des sogenannten Mindeststandards, eine Lizenzierung für Verpackungen. Das heißt, jeder, der eine Verpackung in den Markt bringt, muss sich bei der zentralen Stelle, die in Osnabrück sitzt, lizenzieren und zahlt dann für seine jeweiligen Materialien Gelder pro Tonne. Und diese Kosten steigen. Und hinzu kommt, dass es eben in diesem Verpackungsgesetz, was seit 2019 gilt, reingeschrieben worden ist seitens des Gesetzgebers, dass die dualen Systeme, also DSD, Interzero, Remondis und wie sie alle heißen, Anreize schaffen müssen, um besonders recyclingfähige, da ist der Schwerpunkt tatsächlich recyclingfähige Verpackung zu honorieren, also sprich finanziell zu entlasten. So, und das wiederum bedeutet, es ist noch nicht definiert, also es wird dieses Jahr noch kommen oder spätestens nächstes Jahr, es ist in der Diskussion, dass da eine Kostenersparnismöglichkeit ist, wenn ich jetzt schon anfange, meine Verpackung zu dem Ziel Recyclingfähigkeit auszurichten. Na, jetzt haben wir schon mehrere Ziele besprochen. Wir haben CO2-Bilanzierung als Ziel besprochen, jetzt kommt Recyclingfähigkeit dazu. Und in der technischen Umsetzung bedeutet das teilweise, dass die sich widersprechen. Und das sind dann die Dinge, wo viele Firmen eben anfangen zu schwimmen, weil einfach diese Fachkompetenz in der Tiefe so noch nicht vorhanden ist. Und da ist es eben etwas, wo die Telisco GmbH dann mit seinen Spezialisten helfen kann. Wie würde denn Ihre Beratung denn da aussehen? Also wenn so ein Dilemma auftritt, und Sie haben ja auch schon von diesen gesetzlichen Veränderungen gesprochen, dass da dieses Jahr oder im nächsten Jahr sich nochmal etwas verändert, und ein Unternehmen jetzt in der Entscheidung steht, mache ich jetzt eher diese Recyclingfähigkeit, setze ich da drauf oder Verringerung des CO2-Footprints. Wie könnte Ihre Beratung da aussehen? Naja, also ich bin ja Techniker, ich bin ja Ingenieur. Ne, und zudem noch Deutscher. Das heißt, wir haben ja diese klassische Pyramidenaufbau. Das heißt, wir bauen das Haus von unten, erstmal die Bodenplatte legen. Und das heißt, der allererste Schritt ist mit der Geschäftsführung und mit allen Abteilungen, die eigentlich involviert sind, egal ob Kleinbetrieb, Start-up, Mittelstand oder Großkonzern, ich muss erstmal definieren, was bedeutet Nachhaltigkeit für mich, für mein Produkt, für mein Kundenklientel. Und das muss ich in eine Reihenfolge bringen. Priorisierung nennt man das. Wir nennen das Nachhaltigkeitsranking, wo ich sage, was ist mir denn jetzt wichtiger an der Stelle? So, und da ist das natürlich nicht in 5 Minuten gemacht. Das ist ein längerer Prozess, wo man ganz viele Informationen ranbringen muss, weil ich kann nur Entscheidungen dann fällen, wenn ich die Zusammenhänge verstehe. So, und dafür sind wir dann da, diese zu erklären und zu sagen, wenn ich mich für das eine entscheide, was dann über dem anderen steht, was bedeutet das eigentlich? Und das arbeitet man dann für jedes Unternehmen aus und dann kann ich in die Umsetzung gehen. Haben Sie denn, wenn es so ein Dilemma gibt oder vielleicht Unternehmen ratlos sind und nicht wissen, in welche Richtung sie gehen, haben sich Unternehmen zu lange, zu wenig um Nachhaltigkeit gekümmert? Also haben die zu sehr auf Konkurrenzfähigkeit, auf niedrige Preise insgesamt gesetzt, sodass ein Unternehmen muss ja natürlich immer sehen, dass es irgendwie den Maschinenpark auslastet, dass es Skaleneffekte nutzt, möglichst viele Produkte am Markt hat und da war vielleicht die Verpackung nicht die oberste Priorität. Und jetzt müssen viele Unternehmen eher so die Notbremse ziehen und umschwenken und auf andere Verpackungen umsteigen? Oder findet das alles so verdeckt statt, sodass man das außen gar nicht so sieht, was da im Hintergrund alles läuft? Also erstens außen, wenn wir jetzt sagen, das ist der Endverbraucher, er sieht es in den seltensten Fällen. Man sieht es jetzt, ich sag mal, in den Supermärkten, weil sie halt viele Verpackungen finden, die jetzt Papierkomponenten haben. Mhm. Ich sage bewusst Komponente, weil es eben keine reine Papierverpackung ist. Für jedes Unternehmen gilt grundsätzlich erstmal die Wirtschaftlichkeit. Ich muss ja überleben, ich muss ja Gewinne erwirtschaften, um investieren zu können, um Arbeitsplätze zu sichern und so weiter. So, und die Verpackung war schon immer eigentlich ein Mittel zum Zweck, um meine Produkte, denke da wieder an den Supermarkt, eigentlich entsprechend an den Markt zu bringen und mich gegenüber meinen Wettbewerbern zu differenzieren. Dafür ist die Verpackung da, über Farbe, über Layout, über Größe, über Convenience, Öffnungsverhalten und so weiter, was alles dazu gehört. So, und auch die Ausbildung, die Wissenschaft, also als ich in den 90er Jahren Verpackungstechnik studiert habe, hat unser Professor auch schon von Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit gesprochen. Nur haben wir keine Sortieranlage oder einen Recyclinghof jemals besucht. Mhm. Das war einfach nicht im Fokus. Und das hat sich dramatisch geändert. Also heute, und wir stellen ja auch Gastdozenten an der Uni in Berlin, wo wir Nachhaltigkeit und Verpackung lehren. Das hat sich dramatisch geändert, ist jetzt im absoluten Fokus. Und die modernen Betriebe stellen eigentlich jede unternehmerische Entscheidung gegen Nachhaltigkeitsziele. Mhm. Und da vielleicht noch der Hinweis, weil das ist auch wieder eine Gesetzgebung, die sich ändern wird, weil ab 2024 müssen Unternehmen größer als 250 Mitarbeiter Nachhaltigkeitsberichte schreiben. Momentan ist das freiwillig und Nachhaltigkeitsberichte sind momentan auch nicht komplett vollständig und sie suchen Verpackungen im Nachhaltigkeitsbericht. Wenn sie eine Seite finden, sind sie glücklich. Und in nicht mal zwei Jahren, Ende zwei Jahren, dreht sich das und dann guckt man ihnen auf die Finger. Mhm. Und spätestens dann sind sie öffentlich und nachlesbar. Und es gibt genug Verbraucher, und das finde ich genau richtig, die sagen, Moment mal, wenn ich die Marke kaufen will, dann muss sie auch nachhaltig sein. Dass das funktioniert, zeigt ein großer Desinfektionsmittelhersteller, der alles auf die Karte Nachhaltigkeit gesetzt hat, sehr, sehr aktiv am Markt ist, auch technisch und technologisch, wissenschaftlich und jetzt durch hohe Abverkaufszahlen honoriert wird. Und dann werden die Kosten natürlich dann über die Menge dann auch wieder aufgewogen, ne? Ja, Nachhaltigkeit ist nicht für einen Apfel und ein Ei zu bekommen. Es ist ein Transformationsprozess, den wir haben, den wir weltweit durchführen müssen. Weil, ich brauche Ihnen das ja nicht zu erzählen, gehen Sie irgendwo an den Strand, greifen Sie in den Sand oder bleiben Sie einfach mal eine Stunde am Strand stehen. Wir finden es ja überall. Die Verpackung. Und das ist ein Zustand, der geht gar nicht. Der geht überhaupt nicht. Das bedeutet, wir müssen vorne anfangen, die Verpackung so zu entwickeln, dass das nicht vorkommt. Und da ist der Aufruf an alle Verbraucher, wir brauchen die Hilfe der Verbraucher, um hinten wieder die Verpackung entsprechend zu recyceln oder eben als Rezyklat. Sie erinnern sich mit den Vorgaben, die ich vorhin schon erzählt habe, für PET. Das ist eine Kunststoffart. Da gibt es dann noch ein paar andere Kunststoffarten, um diese zu erfüllen. Also der Verbraucher hat einen enormen Einfluss auf die Kreislaufwirtschaft, die wir uns alle wünschen. Auf welche Widerstände treffen Sie denn, wenn Sie mit Unternehmen Nachhaltigkeitswege beschreiten wollen? Gibt es da ein schönes Beispiel, so ein Klassiker? Naja, das hängt, ich sag mal, ein bisschen, fängt immer an vom Geschäftsführer oder Eigentümer. Ist Nachhaltigkeit im Fokus, ja oder nein? Es gibt eine Studie aus diesem Jahr, die eben 3000 Unternehmen und vor allen Dingen CEOs, jetzt keine kleinen Unternehmen, auch DAX-Unternehmen, befragt hat. Und da hieß es, dass eben 42% der Unternehmen Nachhaltigkeit als Marketing-Tool sehen. Also ja, ich tue mal ein bisschen was und verkaufe das schön. Da sind wir beim Thema Greenwashing, was wir ja vielleicht auch nochmal ansprechen werden. Und Marketing-Tool ist aber keine Strategie. Und letztendlich, wenn ich nur aufs Marketing setze, also ich sage mal etwas despektierlich, etwa Dinge schönreden, statt wirklich Dinge zu verändern, dann habe ich langfristig Probleme. Also die Firmen, die Unternehmer, die das verstanden haben, dass Nachhaltigkeit kein Marketing-Tool ist, sondern ein Transformationsprozess, den wir einstoßen können, das sind die Gewinner von morgen. Und da kann ich direkt den Mittelstand ansprechen, weil die haben die größten Chancen, schnell Dinge in den Markt zu bringen, die vielleicht erst als Pilot oder in kleinen Mengen vorhanden sind. Da sind wir, um Ihre Frage zu beantworten, bei den Widerständen. Wenn ich ein Großkonzern bin, der international operiert, dann ist Deutschland ein Markt von vielen. Und wir haben nun mal leider in Europa oder in der Welt keine einheitliche Gesetzgebung. Das heißt, die Art und Weise, wie ich Nachhaltigkeit definiere in Deutschland, Frankreich und jetzt gehen wir mal nach Südamerika, China, Asien, ist komplett unterschiedlich. Also allein eine Grundlage zu schaffen, auf der ich dann entwickle, ist super, super, super schwierig, international gesehen. Und hinzu kommt, ich hatte es schon erwähnt, wir haben hochoptimierte Prozesse in den verschiedensten Werken. Und wenn ich da etwas ändere, dann bin ich schnell im zweistelligen Millionenbereich, was Investitionen angeht. Und ich habe eine Entscheidung, die teilweise, wenn ich eine Maschine kaufe, die nächsten 15 Jahre da steht. Und da ist natürlich die gesamte Grundlage sehr schwierig und darauf eine Entscheidung zu fällen, sagen, ja, alles klar, wir gehen in diese Richtung und setzen Verpackung A oder B ein, die ist sehr, sehr, sehr schwer zu fällen. Und deswegen sind die Großkonzerne diejenigen, die sich das fünfmal überlegen, wo richtig Kostenimpact ist, was eben etwas dauert. Aber der Mittelstand kann sie rechts oder links an der Stelle überholen, weil er einfach diese großen Anforderungen nicht hat. Also es ist kein Widerstand, sondern es ist eine Chance. Haben Sie schön zusammengefasst. Sie haben auch schon wieder die nächste Frage beantwortet. Sie haben der Marktmacht von großen Konzernen, die Marktmacht des Verbrauchers, des Konsumenten entgegengesetzt und eben die Wendigkeit von mittelständischen Betrieben auch genannt, also die flexibler reagieren können. Wie lang ist eigentlich der Weg vom ersten Kontakt, wenn ein Unternehmen auf Sie zukommt und Sie es begleiten und den Entwicklungsprozess anstoßen, bis wir die nachhaltigere Verpackung im Supermarkt finden? Naja, da sind wir wieder bei der Ingenieursantwort, das kommt drauf an. Also bleiben wir mal beim Beispiel aus dem Mittelstand, da haben wir es geschafft, innerhalb von 8 Monaten die ersten SKUs, also sprich Produkte rein umzustellen. Es gibt, wenn wir über das gesamte Portfolio gehen, ob ich jetzt nun Beutel, Flaschen, Dosen, Riegel oder sonstiges habe, es gibt Bereiche, die relativ schnell umgestellt werden können, wo existierende Maschinen diese neuen Materialien, und es müssen nicht immer neue Materialien sein, es können auch nur Teile der Materialien verändert worden sein, ohne Probleme sich verarbeiten lassen. Also das geht relativ schnell. Das, was ich gerade erzähle, ist ein Bio-Unternehmen gewesen, was über 200 verschiedene Produkte in den Supermärkten hat. Und wie ich sagte, ich muss mir jedes einzelne Produkt angucken und teilweise sogar jede einzelne Sorte. Weil Beispiel Müsli, wenn ich Müsli Haferflocken habe, dann lässt sich das relativ leicht verpacken. Wenn ich da Kokosflocken drin habe, die ranzig werden können, dann brauche ich schon sogenannte Sauerstoffbarrieren, um das zu verhindern. Das heißt, die technische Anforderung ist ein Vielfaches höher und damit auch die Herausforderung, was die Umstellung angeht. Und das sind so diese Details, die wir uns jeweils angucken müssen, aber das geht. So, und dieser eine Kunde mit 200 verschiedenen Produkten hat 40% innerhalb von 8 Monaten umstellen können und hat dann weiter dran gearbeitet und ist jetzt im dritten Jahr und ist bei 90-95% der Umstellung. So, und die 5%, die übrig bleiben, wo man sagt, oh, das ist aber super schwierig mit der derzeitigen Verpackungsart. Da muss man sich überlegen, ob man nicht die Verpackungsart tatsächlich dann wechselt in eine nachhaltigere. Und denken Sie dran, ich muss vorher natürlich für dieses Unternehmen definiert haben, wie definiert er Nachhaltigkeit? Mhm. Das kann beim anderen Unternehmen völlig anders aussehen und damit auch eine völlig andere Lösung am Markt erscheinen. Danke, das war klar und präzise. Mich würde ja jetzt interessieren, dieses Unternehmen, was so viel Kraftanstrengung reingesetzt hat und so viel verändert hat innerhalb von 8 Monaten, merken die das jetzt schon an veränderten Umsätzen, am Verkäuferverhalten? Haben die andere Kundengruppen zum Beispiel erschlossen? Wissen Sie da was drüber? Ja, und das geht natürlich einher und da sind wir eigentlich beim nächsten schwierigen Thema. Das ist die sogenannte Nachhaltigkeitskommunikation. Tue Gutes und rede drüber. Mhm. Das ist ja auch in Ordnung. Und da kommen wir aber zu dem Punkt, dass ich schnell bei Greenwashing bin. Also ich sag mal, positive Effekte übertreibe. Und da kann ich nur allen Marketeers draußen oder Marketingabteilung empfehlen, seien Sie eher etwas vorsichtig und eher etwas defensiv. Weil in dem Augenblick, wo Sie in die Nachhaltigkeitskommunikation gehen, guckt man Ihnen auf die Finger. Weil es gibt da draußen die NGOs, es gibt die Verbraucherzentralen und, die ihre Meinung dazu haben, diese auch kundtun, die sogar zum Teil Negativpreise vergeben. die man nicht haben will, weil keiner möchte Leute vor der Hauptzentrale stehen haben, die als goldener Windbeutel verkleidet sind und eine Woche lang einen Pressevertreter nach dem anderen empfangen. Das will keine Marke, keine einzige. Man läuft aber Gefahr, wenn man eben sich im Detail nicht mit den Argumenten beschäftigt und diese dann auch belegt. Ne? Also alles, ich bin Ingenieur, alles, was technisch messbar ist, wird gemessen und darauf kann ich dann meine Kommunikation aufbauen. Wenn das dann ehrlich und transparent, das ist das, was wir unseren Kunden immer sagen, Ehrlichkeit und Transparenz ist eigentlich das, was langfristig zählt. Wenn das richtig gemacht wird, und da sind wir wieder bei dem Beispiel des Herstellers für Reinigungsmittel, der das absolut im Fokus hat, dann funktioniert es. Und dann steigt messbar der Abverkauf und nicht wenig. Nicht wenig, das kann ich Ihnen versprechen. Das kommt also auf die Kommunikation und auf die Ehrlichkeit. Also das, was kommuniziert wird, muss auch natürlich dahinter sein. Man liest natürlich sehr viel 100% recycelbar, 100% Bio. Und also diese 100% Dinge sind ja auch häufig aufgedruckt. Und da komme ich jetzt zu diesem Wort, was Sie schon zweimal gesagt haben, das Greenwashing. Sie betreiben ja eine Kolumne. Das finde ich auch sehr spannend, dass Sie im Bereich Verpackungsmanagement eine Verpackungskolumne betreiben. Und die ist auch sehr kritisch. Da sprechen Sie ja aus Sicht der Verpackung an den Leser sozusagen. Sagen Sie uns doch mal ein bisschen, wie diese Kolumne entstanden ist, was da so behandelt wird. Und ein Thema ist ja auch dieses Thema Greenwashing, Etikettenschwindel, das habe ich da auch schon gelesen. Warum ist es Ihnen wichtig, genau dieses Thema in dieser Kolumne behandelt zu haben? Viele Fragen auf einmal, genau. Ja, also die Greenwashing ist ein Thema. Also erstmal, die Kolumne ist ja, wir sind ja aufgefordert worden, in einem Fachjournal Kommentare abzugeben. Und daraus ist eben die Kolumne entstanden. Und die Kolumne ist auch die Folge dessen, dass die Verlage eigentlich weniger Geld verdienen als früher. Und dass dieser kritische Fachjournalismus, also Fachverpackungsjournalismus, nicht mehr existent ist. Als im letzten Jahrtausend, in den 90er Jahren, gab es viele Journalisten, die guten Fragen gestellt haben und jede Pressemitteilung eines Packmittelherstellers oder eines Lebensmittelherstellers oder andere Inverkehrbringer einfach mal kritisch betrachtet haben. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und da haben wir uns dann, sind wir in diese Lücke gesprungen und haben gesagt, naja, wir sind ja neutral. Neutral heißt für Tilisco, wir sind 100% eigenfinanziert, wir gehören niemandem, wir bilden uns unsere eigene Meinung und wir bilden beide Seiten der Medaillen ab. Wir hauen nicht nur drauf, sondern wir versuchen immer, beide Seiten der Medaillen zu beleuchten und uns dann eine Meinung zu bilden. Und wir sehen halt viele Dinge am Markt, dass eben von ein und derselben Sache völlig unterschiedliches Verständnis da ist. Und dass die Dinge eben sich teilweise auch widersprechen und ich dann in der Umsetzung sage, naja, ich kann nicht beides. Ich kann entweder A oder B. A, B geht nicht. Diese Disharmonanzen, diese Disharmonie, die beschreiben wir in unseren Kolumnen aus den verschiedenen Blickwinkeln. Das kann dann einmal der Blickwinkel der Verpackung sein, so nach dem Motto, ja, du schätzt mich ja gar nicht und denk dran, ich bin doch eigentlich ein Werkstoff, wenn du mich richtig behandelst. Also für den Verbraucher bitte trennen, den Joghurt-Alufolie vom Joghurtbecher abziehen, sodass wir es auch einzeln recyceln können, ist ein so ein Thema. Oder eben dem Handel, der pauschalisiert, die Verantwortung an seine Lieferanten weitergibt und Vorgaben macht, die sich auch widersprechen zum Teil. Das greifen wir auf und zeigen einfach, Leute, redet miteinander, das ist das Allerwichtigste und seid präzise in dem, was ihr wollt. Und vor allen Dingen nicht nur kurzfristig ein Hype, sondern langfristig, mittelfristig eine tatsächliche Veränderung wieder Richtung Kreislaufwirtschaft, weil das die Gesetzgebung ist, wo es hinkommt und was auch absolut Sinn macht, dass wir unsere Ressourcen im Kreislauf behandeln. Stichwort Cradle-to-Cradle-Kreislauf. Ein Thema ist ja dieses Greenwashing, dem Sie da auch mal so die Aufmerksamkeit widmen. Warum ist das für Sie ein wichtiges Thema und wo fängt Greenwashing bei Ihnen an und verschrecken Sie da vielleicht nicht das ein oder andere Unternehmen, das sagt, naja, wir machen uns doch jetzt gerade auf den Weg, also wir sind kritisiert worden, wir wollen was ändern und wir können das nur Schritt für Schritt, aber Sie wollen natürlich nicht irgendwie mit Greenwashing oder Etikettenschwindel in Verbindung gebracht werden, sondern das hat ja alles irgendeine Historie. Absolut. Also viele sind sich einfach dessen gar nicht bewusst, dass sie Greenwashing betreiben. So würde ich es mal sehen. Wenn wir jetzt wieder von der EU oder von der Gesetzgebungsseite her kommen, dann ist es so, die EU-Kommission hat im Jahr Januar 2021 ein sogenanntes Screening gemacht auf dem europäischen Markt, hat sich Webseiten und Verpackungen angeguckt, hat geguckt, was steht da eigentlich drauf, und haben eben 244 Claims, also Aussagen wie zum Beispiel 100% recyclingfähig oder 100% bioabbaubar, also die 100% haben sie ja schon genannt, als potenziell ja gefährlich oder beziehungsweise falsch aussagend definiert. Und da rutsche ich dann halt rein in die sogenannte vorsätzliche Täuschung, wo natürlich ich dann auch im schlimmsten Fall vor Gericht landen kann. So, dessen sollte man sich einfach bewusst sein, dass eben Verpackung, wie Sie am Anfang sagten, im Fokus steht und natürlich auch im Fokus derjenigen, die sich sehr genau angucken, was wird dem Verbraucher da eigentlich erzählt. Und wir haben ja gesagt, die Nachhaltigkeit sorgt für mehr Abverkauf. Also möchte man sich natürlich so positiv wie möglich darstellen. Mhm. Und da ist eben die Grenze zwischen dem, was ich darf und was ich nicht darf, fließend. Ne? Sie ist nicht schwarz-weiß, sondern letztendlich würde ein Richter entscheiden, was denn gut oder falsch ist oder richtig oder falsch. Und da ist die Grundlage der sogenannte normal informierte, aufmerksame Verbraucher. So, und als Techniker sage ich, das ist jetzt nicht wirklich klar definiert. Und dementsprechend empfehlen wir, was die Nachhaltigkeitskommunikation angeht, eher eine defensive Kommunikation, wo wir sind auch keine Anwälte, tatsächlich da mit einem Rechtsanwaltsbüro zusammenarbeiten, um eben Rechtsgutachten für Texte oder sogar Layouts, ne, also sprich Farbgebung, ne, wenn ich als Beispiel suggeriere ich diese Farbe braun, wird gerne von den Designern verwendet, braun im Bezug auf Altpapier, ne, Nachhaltigkeit, braun ist toll, genauso wie grün ist natürlich auch toll. Wenn ich das auf den Kunststoff drucke, ne, dann suggeriere ich etwas, was nicht der Fall ist. Und das reicht schon aus, um die Ersten auf den Plan zu rufen, die sagen, ja, das ist schon Greenwashing an der Stelle. Also es ist kompliziert, aber es gibt für alles Lösungen und Möglichkeiten. Mhm. Herr Isen, Sie haben uns ein paar Verpackungen mitgebracht. Und ich bin jetzt natürlich total neugierig, was Sie da mitgebracht haben und was Sie uns darüber erzählen möchten. Das können wir natürlich hier, weil wir im Podcast sind, unseren Hörern und Hörerinnen nicht zeigen. Aber wir können es erklären und wir können es ein bisschen knistern lassen. Genau, es wird gleich knistern und rascheln. Ja, genau. Also, wie ich ja am Anfang sagte, ich bin ja Ingenieur, wir bauen die Sachen, das Haus von unten auf mit der entsprechenden Bodenplatte. So, das heißt, Grundlage ist Wissen und Verständnis. Und zu diesem Zweck kann ich eben jedem nur empfehlen, mal sich ein End of Life, also sprich eine Sortier- oder Recyclinganlage, mal einfach anzugucken. Sowas kann man tatsächlich virtuell, da können Sie das im Internet finden, wir bieten sowas auch an. So, und da ist es spannend zu sehen, was passiert denn mit meiner Verpackung, die im gelben Sack landet. Und es gibt ja oft, wird gesagt, ja, es wird alles verbrannt. Nein, in Deutschland wird nicht alles verbrannt, es wird erstmal alles sortiert. Mhm. Das ist tatsächlich so. Das ist eine Besonderheit bei uns in Deutschland. In Griechenland wird immer noch 80% auf die Müllhalde gefahren. In Spanien sind es 40%. Und eine der EU-Ziele ist zu sagen, wir wollen dieses Landfill, wie es so schön heißt, diese Deponierung, auf Null senken. In der gesamten EU. Ob es auf Malta ist, Litauen oder sonst was. So, das ist das oberste Ziel. Und ja, dementsprechend werden natürlich Sortieranlagen, die dann nach den verschiedenen Materialien unterscheiden, sehr, sehr spannend. Und da sieht dann auch der Verbraucher, welchen Einfluss er eigentlich hat. Und da ist es tatsächlich so, wir haben sogenannte Fehlwürfe in den Sortieranlagen. Das heißt, da sind Dinge im gelben Sack, die da nicht reingehören. Mhm. Wie tote Katzen, Pfannen, Turnschuhe, haufenweise alte Bälle tatsächlich. Und Bälle ist noch ein ganz besonderes Problem. VHS-Kassetten. Gehören auch nicht in gelben Sack, und VHS-Kassetten sind absolut tödlich für jede Sortieranlage, weil die Bänder rausgehen, sich um die Anlagen wickeln, die zum Stillstand bringen, und genauso sind Batterien gehören auch nicht in den gelben Sack. Da gibt es die sogenannte Initiative Mülltrennung wirkt. Kann ich Ihnen nur empfehlen, einfach mal auch als Verbraucher drauf zu gucken, was darf ich eigentlich trennen und was nicht. Mhm. Das war jetzt wieder eine lange Rede, die ich geführt habe, um zu verstehen, wie wichtig eigentlich Sortieranlagen sind. So, und das, was ich jetzt hier in der Hand habe, das ist ein sogenannter Stoffstrom. Das heißt, wir haben hier jetzt schon Verpackungen sortiert und in die verschiedenen Fraktionen. Ich habe am Anfang ja schon von PET gesprochen, was wir ja kennen aus dem Flaschenbereich. Jetzt haben wir ja das Pfandsystem, wo wir die PET-Flaschen zurückgeben, was sich übrigens auch zum 01.01. dieses Jahres verändert hat. Also letztes Jahr waren noch viele PET-Flaschen im gelben Sack. Dieses Jahr gehören sie ins Pfandsystem. Mhm. So, und wenn ich da so eine Fraktion habe, dann sieht man die verschiedenen Techniken, mit denen dann sortiert wird. Und das ist sehr, sehr spannend, sich sowas mal anzugucken. Was ist denn da jetzt drin? Was haben Sie da jetzt mitgebracht? Also was ich jetzt hier mitgebracht habe, ist auch eine PET-Fraktion. Im Fachjargon nennt die sich 328-2. Das ist die sogenannte PET-Fraktion, wo ich eben PET-Schalen drin habe, wo ich auch noch die Restflaschen drin habe. Und PET, Sie erinnern sich, ich habe am Anfang gesagt, ist ja eine Ressource, die ich brauche, wo vorgeschrieben ist, 25% muss ich einsetzen. Das heißt, alle Welt guckt gerade, wo kriege ich PET her. Mhm. Ne? So, und diese Fraktion, das sieht jetzt aus, wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen Ihren gelben Sack und holen mal die ganzen Obst- und Gemüseschalen daraus und die Flaschen, springen da ein bisschen drauf rum. Und so platt, wie das dann aussieht, dann ist das, was ich hier jetzt gerade sehe. So, und diese Fraktion, die wird ausgesteuert, in sogenannten Ballen verpresst. Das sieht eigentlich aus, wie man das aus der Müllpresse vom Auto her kennt. Mhm. 1,5 Meter mal 1,5 Meter, wiegt ungefähr eine Tonne, wo alles zusammen verpresst wird. Und dieses Material geht dann zum Recycler, zu dem jeweils für das Material spezialisierten Recycler und wird da tatsächlich erstmal zerkleinert und gewaschen. Richtig gewaschen. Und am Ende kriege ich dann sogenannte Flakes raus, also ich sag mal zerkleinerte Flaschen, zerkleinerte Obst- und Gemüseschalen. Und das wiederum kann ich dann wieder einbringen in meine Verpackungsherstellung durch entsprechende Aufarbeitung. Aber das funktioniert. Und bei PET zum Beispiel 500 Mal. Für Kunststoff. Mhm. Ich will jetzt keine Werbung für Kunststoff machen, also für Papier kennen wir ja diese Kreisläufe schon lange mit den Fasern, nur der Kreislaufanzahl ist beim Kunststoff ein Vielfaches höher, nämlich bis zu 500 Mal, hängt vom Kunststoff natürlich ab, als bei einer Papierfaser, die 6, 8, 10 Mal in Umlauf kommen kann. Also so gesehen ist da eine Chance, dieses Material lang in dem Kreislauf zu halten. Da ist wahrscheinlich dann auch wieder der Fachmann gefragt, welche Verpackung ist denn jetzt nun am nachhaltigsten? Also eine Verpackung mit PET, die 500 Mal im Kreislauf gehalten werden kann, oder Papier, was ja aus nachwachsenden Rohstoffen produziert wird, wobei ja natürlich jetzt Holz auch aufgrund der Preise gerade stark in der Kritik ist. Also was ist denn eigentlich eine nachhaltige Verpackung? Man hat ja bei Glas auch wieder das Dilemma, dass es transportiert werden muss, es ist schwer, es muss gesäubert werden. Sie haben gerade gesagt, das Plastik wird dann auch gesäubert. Man braucht es also gar nicht vorher abzuwaschen, um den in den gelben Sack zu packen, sondern könnte es so reinschmeißen, weil es sowieso gereinigt wird. Ich glaube, da gibt es unterschiedlichste Wahrnehmungen, Meinungen und Sie sind der Fachmann. Auf was sollten die Unternehmen setzen? Naja, die Frage habe ich schon so oft gehört, vor allen Dingen tatsächlich aus dem Verpackungsdesign. Und die Antwort ist, es gibt nicht die nachhaltige Verpackung. Keine Chance. Sondern, wie ich am Anfang ausführte, wir müssen für die jeweilige Firma, für die jeweilige Marke, für das jeweilige Produkt, in der jeweiligen Verpackung den besten Weg finden, den die Firma selber definiert. Wir haben Leitsätze, ja, ist bereits auch erwähnt worden, aus der EU, die sagt, Kreislaufwirtschaft, damit Recyclingfähigkeit, ist eine hohe Priorität. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es die höchste ist und dass es auch die sinnvollste ist über alle Materialien, über alle Produkte. Nein, definitiv nicht. Aber das ist das, was eben diskutiert werden muss. Ich kann Ihnen nicht sagen, nehmen Sie die und alles ist gut. Hätten wir gerne, gibt's aber nicht. Mhm. Wann ist aus Ihrer Sicht eine Verpackung wirklich innovativ und nachhaltig und wie stehen die zu dem Trend unverpackt Läden? Also unverpackt leben finde ich grundsätzlich eine sehr gute Idee, muss ich sagen, weil es geht um die sogenannte Ökoeffizienz. Das ist die Messung von Anteil Verpackung am jeweiligen Produkt. Bei den unverpackt Läden ist es ja so, es wird in Großgebinden angeliefert. Also so gesehen sind da ja auch Verpackungen, aber natürlich das Verhältnis von Verpackungsaufwand zu dem, wie ich es dann tatsächlich an den Markt bringe, ist ein ganz anderes als im klassischen Supermarkt. Ne? Im klassischen Supermarkt geht der Trend eher in Richtung, eher immer weniger in den Verpackungen, um eben auch da, und da werden mir die Verbraucherverbände sicherlich zustimmen, die Preiserhöhung entsprechend weiterzugeben, weil man sich nicht traut, die Verpackung selber höherpreisig auszuweisen, was eigentlich sein müsste. Mal abgesehen davon, dass die Rohstoffpreise ja gerade durch die Decke gehen und die Supermärkte sowieso Riesenprobleme haben, diese Kostensteigerung weiterzugeben. So gesehen ist das ein Trend und man sieht ja auch, ich kenne unverpackt Läden tatsächlich noch von der Gründerin her. Mittlerweile sind es, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 250 Läden, Tendenz steigend. Es wird also vom Verbraucher angenommen. Es ist eine Möglichkeit. Es ist nicht die Universallösung, weil wir Europa nicht auf diesem Wege alle versorgen können. Das funktioniert nicht. Aber es ist ein guter Ansatz. Kommen wir jetzt vielleicht zu persönlichen Aspekten Ihrer Tätigkeit. Woher kommt die Affinität zur Verpackungsbranche? Wieso haben Sie sich dafür entschieden, dieses Studium zu wählen und was motiviert Sie, da so dran zu bleiben und Unternehmen zu begleiten? Naja, ich nehme an, Sie haben schon mitgekriegt, ich bin mit Herz und Blut dabei. Es ist tatsächlich so, mein Großvater hatte eine Papierfabrik in Ostdeutschland. Mein Vater war in der Verpackungsbranche Schwerpunkt Gläserverschlüsse, also das, was man als Marmeladenverschlüsse kennt. Ich habe früher statt mit Playmobil habe ich mit Verschlüssen gespielt. Dementsprechend war das recht naheliegend. Und man hat natürlich sein erstes Brot verdient mit 16 in den Schulferien. An der Blechstanze in der Fabrik, in der Nachtschicht, hat richtig gutes Geld verdient, konnte sehr früh da mir was leisten von und dachte, Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht. Die ganze Geschichte. Also es hat mich halt immer fasziniert, weil Verpackungstechnik ist eben alles. Es ist ein bisschen Chemie, es ist Material, es ist Maschinenbau, es ist sehr viel Recht dabei. Es ist natürlich auch Labortätigkeiten, also ich muss ja Messungen durchführen, was migriert, was nicht. Es ist so unglaublich umfangreich, dass es eigentlich keinen gibt, auch ich nicht, der jetzt über 30 Jahre dann dabei ist, der sagen kann, ich kenne alles, ich weiß alles und es gibt nichts mehr, was ich lernen kann. Ganz im Gegenteil. Man muss jeden Tag lernen, man lernt jeden Tag was Neues und wir haben uns halt auch als Telisco ein Kompetenzteam geschaffen, wo teilweise Leute drin sitzen, die über 70 sind, gestandene Ex-Top-Manager aus den verschiedenen Entwicklungsbereichen, wo wir immer wieder die anrufen und sagen, jetzt erklär mir doch mal den Unterschied, was ist eigentlich ein Papier, wo fängt ein Papier an, was ist ein Kunststoff, was ist kein Kunststoff und so machen wir uns jeden Tag schlau und diese Neugier, ich bin extrem neugierig, die treibt mich eigentlich an. Das ist das, was mir sehr viel Spaß macht und das kann ich auch nur den jungen Menschen empfehlen und es gibt keine arbeitslosen Verpackungsingenieure, wir suchen dringend Leute, schauen Sie es gerne mal an. Das heißt, kann ich mir vorstellen, denn der Funke springt ja auch zu uns hier über, dass Ihr kleines Team, Kernteam auch sehr motiviert ist und Sie das mit dem größeren Netzwerk, was Sie gerade beschrieben haben, auch zu allen Spezialfragen abbilden können. Absolut. Also der große Vorteil eines kleinen Unternehmens, wie wir es sind, und ich hatte es schon erwähnt, ist eben die Neutralität und die Sachlichkeit. Das heißt, unser Fokus liegt eben nicht bei EBITDA, also bei Gewinn, sondern wir sind wie Künstler, die am Ende den Applaus ernten für das, was sie tun. Und wenn wir Feedback bekommen von unseren Kunden, die sagen, ah, das hat uns auch wirklich super weitergeholfen. Und das ist völlig unabhängig davon, ob wir nur einen Tipp weitergegeben haben, wo wir gar nichts berechnet haben, bis hin zu Großkonzernen, wo wir dann halt entsprechende Strategiepapiere ausgearbeitet haben über Wochen oder Monate. Wenn dieses Feedback kommt, das ist das, was uns antreibt. Hinzu kommt, wir haben schon vor Corona nur aus dem Homeoffice heraus gearbeitet. Wir haben komplett flexible Arbeitszeiten. Wir haben viele, auch einen hohen Frauenanteil, die auch in Teilzeit arbeiten, wo ich sage, ist mir völlig egal, wann und wie und wo die Dinge bearbeitet werden. Sondern wichtig ist, dass wir für den Zeitraum, den wir gemeinsam abgestimmt haben, dann auch fertig sind. Und selbst wenn wir dann eine Woche länger brauchen, dann kriege ich das schon verkauft. Aber die Qualität unserer Arbeit und die Neutralität dessen, sich wirklich reinzuarbeiten und keinen Vorgaben folgen zu müssen, ist das, was uns eigentlich ausmacht. Und das sorgt letztendlich für die Leistung, die wir erbringen können. Ihre Innovationskultur ist beispielhaft und Sie vermitteln das ja auch physisch sehr lebendig. Welchen Rat geben Sie Unternehmen? Und was brauchen Unternehmen, damit Innovationen nicht nur gedacht, sondern auch umgesetzt werden können? Ja, genau. Da wieder der Ingenieur. Was ist die Innovation? Also Innovation ist deutlich leichter, als man sich das eigentlich vorstellt. Weil wenn ich zwei bekannte Dinge in einem neuen Zusammenhang kombiniere, habe ich bereits eine Innovation. Ne, wenn wir bei Verpackung reden, dann tut sich so unglaublich viel am Markt, ne, was Technologien, was Materialien, was Barriereeigenschaften, also Funktionen angeht, das ist unglaublich. Ne, das kann sein, dass eben eine Maschinenentwicklung Dinge komplett ändert. Und das bedeutet also, die Möglichkeit, innovativ zu sein, ist immer gegeben. Sie ist immer gegeben. Es ist nur die Frage des Willens. Will ich was ändern an der Geschichte? Will ich mich modern aufstellen? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir auch schon besprochen haben. Das ist die Riesenchance, weil eben der Mittelstand, die kleineren Betriebe da deutlich flexibler sein können als eben die Großkonzerne. Nur wenn sich natürlich das Großkonzernraumschiff einmal bewegt hat, dann setzen die natürlich in vielen Bereichen auch die Benchmark und die wiederum haben die Möglichkeit, mit dem finanziellen Background, den Großkonzern nun mal da ist, in die Tiefenforschung zu gehen. Na, da sind wir dann wirklich bei Forschung, was natürlich auch eine Grundlage für Innovation ist. Na, und so hat jeder seine Vorteile und seine Möglichkeiten, mit denen er arbeiten kann. Und ich kann nur sagen, gemäß Newton, Stillstand ist Rückschritt. Also jeden Tag dran arbeiten, sich weiterzuentwickeln. Sonst werden Sie links und rechts überholt. Ja, Herr Isen, Sie haben das im Vorgespräch draußen, als wir noch in der Sonne standen, auch schon gesagt, Kommunikation ist das A und O. Also miteinander im Gespräch zu sein, das braucht ja eigentlich nur einen Gesprächspartner, also einen. In den Unternehmen, die Sie dann begleiten, haben Sie ja schon angesprochen, gibt es natürlich hier und da Widerstände, aber was ist eigentlich das wesentliche Argument, das Sie auf den Tisch bringen, damit Nachhaltigkeit bei der Verpackung so wichtig ist und für die Zukunft auch nicht mehr weggedacht werden kann? Das wesentliche Argument, wir haben es angesprochen, die Gesetze ändern sich. Das heißt, da ist es besser, früher am Ball zu sein als später. Zweitens die Kostenkomponente. Es gibt durchaus auch die Möglichkeiten, dass ich eben über Nachhaltigkeit mittelfristig meine Kosten senken kann, die da auf mich zukommen. Also das ist ein Aspekt, dass man auch eine Payback generieren kann, wenn man die richtigen strategischen Entscheidungen fällt. Und das nächste ist, Sie müssen sich weiterentwickeln. Jeder entwickelt sich weiter. Wenn wir uns die Verpackungen angucken, die heute am Markt sind, hochtechnologisch, mit entsprechenden Barrieren und. Gucken wir uns Verpackungen an, die es vor 20, 30, 40 Jahren gab, dann sahen die einfach anders aus. Und wir haben heute so viele Möglichkeiten, dass man die eigentlich nur nutzen muss, um in die richtige Richtung zu gehen. Das heißt, kein Mikroplastik in den Flüssen, keine Verpackung am Strand. Das ist das, was ich mir wünsche, was ich für möglich halte. Und da muss man eben vorne anfangen in der Entwicklung. Aber immer dieser ganzheitliche Ansatz. Ich muss jeden einzelnen Schritt überprüfen bis hin zum End-of-Life-Balance. Ne? Und da ändert sich ja auch die Gesetzgebung in Europa, wo man eben sagt, wir nehmen die Marken immer mehr in die Pflicht, die eben diese Verpackung in den Markt bringen. Und das gilt dann auch wieder für alle. Ne? Dass der Verkauf oder die Verantwortung endet nicht am Supermarkt, wenn ich es verkauft habe, sondern sie geht darüber hinaus. Und das muss in die Köpfe rein, das wird da reinkommen und das wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten die Grundlage für alles sein, was wir hier tun. Sie haben diese Chance für kleine und mittelständische Unternehmen in diesem Zusammenhang angesprochen und Sie haben auch die gesetzlichen Forderungen als Zugpferd angesprochen. Lassen wir mal den Ingenieur beiseite und sprechen wir doch mal den Kommunikator in Ihnen an. Sie sind ja auch ein Geschichtenerzähler, das sieht man ja auch in den Kolumnen. Welche Geschichte müsste man denn jetzt erzählen, um alle mitzunehmen, wirklich so zu packen und nicht nur zu sagen, ja, das ist gesetzlich gefordert und es wird sich irgendwann auszahlen für uns alle, sondern ja, welches Narrativ müsste man jetzt entwickeln? Sie haben schon so ein bisschen gesprochen, so diese plastikfreien Strände, aber gibt es darüber hinaus etwas, so dass wirklich vom Mitarbeiter in der Produktion bis zur Geschäftsführung wirklich jeder dieses wünschenswerte Ziel vor Augen hat? Naja, wir sind ja alle Menschen. Und wir haben natürlich neben unserer Arbeit auch unser Leben. Und wenn ich eben in den Urlaub fahre, wenn ich irgendwo, egal wo ich hingehe, ich treffe auf Verpackung. Wir treffen im Marianengraben in 11 Kilometer Tiefe, finden wir eine Plastiktüte, ne, wo ich Ihnen sagen kann, aus welchem Material die besteht, weil die runtergesunken ist und so weiter. Aber das nur so nebenbei. Wir haben in den letzten 40 Jahren gigantische Mengen hergestellt. Und ich will nicht nur auf der Kunststoffindustrie da rumreiten. Es geht ja um den Verpackungsaufwand von uns allen. Man braucht sich nur den Pro-Kopf-Verbrauch angucken, der immer weiter steigt. Wir sehen im Bereich der Transportverpackung, wir haben die ganze Zeit über die sogenannten Primärverpackungen gesprochen, die ich im Supermarkt finde. Es gibt ja noch ganz andere Bereiche, technische Verpackung und, bis hin zum Laptop, der ja nun letztendlich auch Elektronik und verpackt ist. Auch da gilt natürlich, die muss sich einen Kreislauf führen. Das heißt, wenn jeder einfach mal sich zurücklehnt und sagt, was möchte ich denn als Mensch von meiner Umwelt und vor allen Dingen für meine Kinder später, dann kenne ich eigentlich keinen, der, egal für welche Firma er arbeitet, sagt, oh, das interessiert mich nicht. Nee. Und dann, wenn ich sage, es interessiert mich, ist die Frage, was kann ich denn, welchen Beitrag kann ich denn leisten? Und da kann ich sowohl als Verbraucher meinen Beitrag leisten, als auch als Mitarbeiter im Unternehmen, weil tatsächlich viele Unternehmen werden getrieben von ihren eigenen Mitarbeitern. Die sagen, wir wollen nachhaltig sein. Ne? Und man sieht es auch in den Studentenzahlen in den verschiedenen Bereichen, wo die Studenten sagen, da ist nicht genug Nachhaltigkeit drin. Also der Druck kommt von uns. Wir machen es. Ne? Und dementsprechend, die Firma oder das Marketing oder der Produktverkauf folgt immer dem, was wir wollen. Also kann ich nur auffordern, wir müssen mehr deutlich machen, wie wir uns die Zukunft vorstellen, wie wir uns unsere Umwelt vorstellen, in der wir in Zukunft leben wollen, unsere Kinder und unsere Enkel. Und dann ergeben sich daraus Konsequenzen. Ganz vielen Dank für Ihre Meinung dazu. Wir sprechen ja auch mit sehr vielen Unternehmen und wir sehen, dass dieser Trend genau in diese Richtung geht. Also alles wird in Richtung, wie können wir nachhaltiger werden? Und ich hoffe natürlich, dass genau diese Energien dann zusammentreffen und einen großen Entwicklungsschub bringen. Ganz am Ende würden wir Ihnen noch gerne eine etwas ungewöhnliche Frage stellen. Also wenn es eine Zeitmaschine gäbe, bei welcher Erfindung der Welt wären Sie dann gerne dabei gewesen und die Zeitmaschine Sie zurückbeamen, um dann bei welchem Erfinder über die Schulter zu sehen? Gibt es da jemanden? Also rückblickend, okay. Ich hätte die Frage jetzt eher beantwortet in Richtung Zukunft, weil es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die in die Richtung gehen, wie kann ich Kunststoffe bakteriell abbauen, tatsächlich. Also wie kriege ich den ganzen Müll, / Wertstoff, Stichwort Great Pacific Garbage Patch, wo wirklich quadratkilometerweit Kunststoffverpackung oder schwimmende Verpackung einschließlich Kunststoff zu finden sind. Wenn wir da eine Erfindung haben, um das wieder wegzukriegen, und dann gleichzeitig zu verhindern, dass über die 10 größten Flüsse dieser Erde gigantische Mengen eingetragen werden in die Flüsse, dann wäre ich gern dabei. Und ich weiß, wer dran entwickelt. Also ich gucke den so ein bisschen über die Schulter und sage, macht schneller. Los. Ne? Weil es ist etwas, was mich sehr stört. Ne? Und rückwirkend zu sagen, naja, es ist weniger die Erfindung als der Umgang mit der neuen Technologie. Ne? Also zu sagen, wir als Menschheit haben uns weiterentwickelt. Wir haben einen anderen Blick auf die Dinge. Und wenn ich es eben schaffe, frühzeitig dieses Kreislaufdenken vielleicht 100 Jahre vorher zu implementieren, und fragen Sie mich nicht wie und wo oder so, wenn man das den Staatsführern damals hätte irgendwie einflüstern können, dann würde ich das gerne machen, die Zeit zurückdrehen und sagen, lassen Sie unsere Fehler nicht nochmal machen, obwohl wir jeden Tag sehen, dass wir unsere Fehler immer wieder wiederholen. Einfach mal das Learning mitnehmen. Das ist eine schöne Idee. Herr Isensee, ganz, ganz vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank. Wir haben da viel darüber gelernt, dass Innovationen sich unbedingt in nachhaltigen Projekten wiederfinden sollten, unbedingt auch in der Verpackung, und dass alle etwas dazu beitragen können, vor allem auch die schnellen, wendigen mittelständischen Unternehmen. Und wenn es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Spaß gemacht hat, dann folgen Sie uns, schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein